الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه الكرام. الله سوك بيت الله und alles Segen und Allahs Segen und Preisen und Heil des Gesandten Muhammad sallallahu alaihi wasallam und allen seinen edlen Freunden. Wir haben letztes Mal angefangen zu reden über das Kapitel At-Tayammum. Und dann haben wir den Beweis aus dem Koran geliefert, dass Tayammum gesetzlich ist, das heißt, dass man Tayammum machen darf. Und wir haben die Situationen erwähnt, in denen Tayammum erlaubt ist. Und die bekannteste Situation ist natürlich, wenn man kein Wasser hat. Das ist die bekannteste Situation. Aber wir haben ja gesagt, dass es noch andere Situationen gibt, wie zum Beispiel, dass man wenig Wasser hat und das Wasser braucht zum Essen, zu trinken oder ähnliches. Das haben wir erwähnt. Und dann wollten wir weitermachen heute, inshallah, und darüber reden, wie man Tayammum jetzt macht, tatsächlich, über die Art und Weise, wie man es durchführt. Und die Art und Weise, wie man es durchführt, hat Allah subhanahu wa ta'ala uns im Koran dargelegt und der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam uns in der Sunnah erklärt. Und das ist nichts anderes, als dass man auf Erde einmal auf den Boden schlägt, einmal auf die Erde schlägt und dann in seine Hände bläst, damit eben diese Staubpartikel, die in der Hand sind, weg sind, einfach wegblasen. Und danach reibt man sich sein Gesicht und einmal, und danach reibt man sich seine Hände einmal. Fertig. Und das ist der ganze Tayammum. Nicht mehr als das. Nicht mehr als das. Und dass man eben nur einmal auf dem Boden schlägt, das ist das, was über die Sunna, in der Sunna des Propheten sallallahu alaihi wasallam überliefert worden ist. Und manche Fuqaha erwähnen einmal schlagen und dann das Gesicht und dann nochmal schlagen und dann die Hände. Aber wie gesagt, was überliefert ist, ist, dass man es einfach einmal macht. Und zwar bei Bukhari und bei Abu Dawud ist das unter anderem überliefert. Gut, dann wissen wir jetzt, wie Tayammum geht. Ist auch nicht sehr schwer. Wie wird Tayammum ungültig? Also wodurch verliert man seinen Tayammum wieder? Und wie man sein Wudu verliert, kann man auch seinen Tayammum verlieren. Grundsätzlich, man verliert seinen Tayammum durch alle Dinge, durch die man auch sein Wudu verliert. Man verliert Tayammum durch alle Dinge, durch die man auch sein Wudu verliert. Gut. Also wie zum Beispiel Menstruation oder Wochenbett oder Stuhlgang, ähnliches, all diese Sachen. Gut. Dann wird Tayammum auch ungültig dadurch, dass die Zeit austritt. Dass die Zeit austritt. Das bedeutet, du darfst Tayammum erst machen für ein Gebet, wenn auch die Gebetszeit eingetroffen ist. Also erst wenn 4 Uhr meinetwegen Ikindi ist, Asr ist, dann erst darf ich ab 4 Uhr auch Tayammum machen, vorher nicht. Das ist eine bekannte Meinungsverschiedenheit unter den Fuqaha, weil die Frage ist, ob Tayammum genau dieselben Aufgaben erfüllt wie Wudu, wie Abdest, oder ist Tayammum nur eine Ausnahme? Betrachtet man Tayammum als eine Ausnahme? Und die Mehrheit der Gelehrten betrachtet Tayammum als eine Ausnahme, die man eben nur machen darf, weil die Situation so ist. Ja. Und darauf baut sich einiges auf. Darauf baut sich zum Beispiel auf, ob dein Tayammum reinigt er dich oder erlaubt er dir nur zu beten. Das ist ein grundsätzlicher Unterschied. Reinigt er dich, das würde bedeuten, wie Abdest, wenn du das gemacht hast, bist du sauber, bis etwas passiert, wodurch der Wudu ungültig wird. Oder ist Tayammum eine Sache, die dir nur erlaubt, Mubih, die dir nur erlaubt zu beten und Koran anzufassen und ähnliches. Das würde dann bedeuten, sobald es Wasser gibt, ist dein Tayammum ungültig. Ja, das sind zwei verschiedene Sachen. Wenn ich sage, der Tayammum ist genauso wie Wudu, wie die Gebetswaschung, dann auch wenn es irgendwann Wasser gäbe, müsste ich nicht Wudu jetzt machen, sondern ich würde so lange reinbleiben, bis ich meine Reinheit verliere, ganz normal. Und das ist eine Sache, und genau auch auf diese Meinungsverschiedenheit ist auch aufgebaut, Tayammum. Tayammum darf man wann machen, haben wir gesagt? Meistens, wenn man kein Wasser hat. So. Einfach, die einfachste Form ist, wenn man kein Wasser hat. Und wir haben auch gesagt, wenn man bestimmte Krankheiten hat, wo man kein Wasser berühren kann, überhaupt kein Wasser berühren kann, das haben wir auch gesagt, ja. Oder bei Wunden und ähnliches, ne? Haben wir darüber geredet. Die Frage ist jetzt, wenn der Tayammum eine Ausnahme ist und mir nur notwendigerweise erlaubt, dadurch zu beten und ähnliches, dann muss man auch daraus folgern, dass man Tayammum erst machen darf, wenn die Notwendigkeit eingetreten ist. Das heißt, die Gebetszeit ist da. Wenn die Gebetszeit noch nicht da ist, dann warum sollte ich eine Therme machen dürfen für das Gebet, was noch gar nicht da ist? Das ist eine Sache. Und zweitens muss ich auch davon ausgehen, dass ich kein Wasser habe und ähnliches. Ja, das ist sowieso klar, sonst dürfte ich ja keine Therme machen. So. Und deswegen darauf aufbauend, nach der Ansicht der Mehrheit der Gelehrten, darf man Therme erst machen, wenn die entsprechende Gebetszeit eingetroffen ist, wenn man Therme macht für das Gebet. Aber wenn ich zum Beispiel Koran lesen will und habe kein Wasser, dann mache ich keine Therme machen fürs Koran lesen. Aber dann darf ich nicht diese Reinheit verwenden, um dadurch zu beten, um damit zu beten. Aber das werden wir schon noch genauer anschauen. Gut. Wer eine kleine Angelegenheit zwischendurch. Jetzt kann es sein, dass man weder Wasser hat, noch Erde oder ähnliches zur Verfügung hat. Diejenigen, die gesagt haben, man darf nur mit Erde Thermen machen, bei ihnen gibt es viele Situationen, wo es sein kann, dass man keine Erde hat. In Bosnien zum Beispiel, weil man sie findet im Wald. Kann sein, das findet man nicht. Wenn man mit Bäumen Blätter meint, darf man nichts. Stimmt das? Das haben wir erwähnt, aber mit Bäumen Blätter kannst du keinen Thermen. Nichts. Nein. Aber diejenigen Gelehrten, die gesagt haben, dass man nicht nur Erde benutzen darf, sondern auch alles andere, was auf der Erde liegt, an Steinen oder an Sand, ja, bei denen ist die Wahrscheinlichkeit nicht so hoch, dass man eine Situation findet, in der man keine Therme machen kann. Wie dem auch sei, aber es kann sein, man ist gefesselt. Man kann sein, man ist gefesselt und eingesperrt oder ähnliches. Solch eine Person betet einfach, ohne irgendwie sich zu reinigen. Fertig. Betet einfach ohne Wudu und ohne Abdest. Denn Allah subhanahu wa ta'ala hat gesagt, فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا. So fürchtet Allah, soweit ihr könnt. Und das ist, was die Person tun konnte. Mehr konnte sie nicht tun. Sie kann ihr Gebet zur richtigen Zeit verrichten, aber sie kann keine Gebetswaschung machen. Dann macht sie eben das, was sie kann. Und der Gesandte Allah sallallahu alaihi wa sallam sagte, إِذَا أَمَرْتُكُمْ بِأَمْرَ فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ. Wenn ich euch etwas auferlege, euch etwas befehle, dann tut es, soweit ihr könnt. Dann tut es, soweit ihr könnt. Und manche Gelehrte haben gesagt, dass die Person, die kein Wudu machen konnte und kein Therm machen konnte und einfach so gebetet hat, sie haben gesagt, er soll sein Gebet wiederholen. Nachher noch einmal. Aber das ist die Ansicht ist weniger richtig, sondern die richtigere Ansicht ist, dass er sein Gebet nicht wiederholen braucht. Weil es gibt nicht in unserem Gesetz, in unserer Scharia, dass dir eine bestimmte Pflicht zweimal auferlegt worden ist. Es kann nicht sein, dass man dir sagt, du musst zweimal gebetet haben. Das gibt es nicht. Ja? Entweder dein Gebet ist gültig oder es ist nicht gültig. Ja. Deswegen, wenn man gebetet hat in dieser Situation, braucht man sein Gebet nicht nachholen noch einmal, wenn man nachher Wasser bekommen hat oder etwas anderes. Gut. Gut. Und der Beweis dafür, dass Tayammum ungültig wird, also Tayammum wird auch ungültig, nicht nur durch die Dinge, durch der Wudu auch ungültig wird, sondern Tayammum wird auch ungültig, durch, dass die Zeit ausläuft. Also wenn ich Tayammum gemacht habe für Akşam, für Maghrib-Gebet, und dann tritt die Zeit für Isha-Yatsa ein, dann ist mein Tayammum weg. Weg. Ja? Dann muss ich nochmal Tayammum neu machen. Und wie heißt es, der Beweis dafür ist, wie ich vorhin auch erwähnt habe, der gleiche Beweis, und zwar, dass eben Tayammum dir nur erlaubt, gezwungenermaßen in dieser Situation zu beten, den du Tayammum gemacht hast. Ja. Und Tayammum ist eben nicht eine Sache, die dich an sich reinigt. Das ist eine Ansicht, das ist die Ansicht der Mehrheit der Gelehrten. Wir werden nachher auch sagen, dass es eine andere Ansicht gibt. Nein, ich habe das nicht verstanden, was ihr sagt. Wenn man will beten, die Zeit hat so gelaufen, ja. Und verliert man Tayammum, muss man noch einmal machen. Wie Also, wenn zum Beispiel jetzt ist zum Beispiel Aksha 9 Uhr. Ja, ich genau. Will beten und ist jetzt schon 10 Minuten vorbei. Ja. Habe ich Tayammum genommen? Betest du jetzt? Betest du, ja. Bete so viel du willst. Aha. Aber sobald die jetzt Zeit kommt, aha, dann Akshem ist vorbei. Aha. Dann musst du jetzt nochmal Therme machen. Auch innerhalb von der Akshem-Zeit? Nein, innerhalb der Zeit nicht. Also innerhalb der Zeit. Ich kann Akshem und Yatsia zusammen, aber zweimal Therme nehmen, oder? Oder nur Yatsia darf ich? Nee, du, wenn du in der Aksham-Zeit Thermung gemacht hast, ja, dann machst du nur okay, Aksham. Ja. Und betest du freiwillig, ja, Koran lesen. Kein Problem. Aber wenn ich Zeit verloren bin und dann ist schon Zeit zum Yatsia zu beten, ja, da kann machst ich du neue Thermung. Ja. Machst du neue Thermung. Ja. Aber wenn innerhalb von Aksham. Brauchst du nur einmal machen. Nur einmal machen. Aber komm drauf, wofür du es gemacht hast. Weil Thermung ist bei allen vier Rechtsschulen, auch bei den Hanafiten, musst du eine Absicht haben. Warum sage ich auch bei den Hanafiyya? Weil bei den Hanafiyya brauchst du beim Wudu, bei ihnen brauchst du keine Niyya. Okay? Aber beim Tayammum, auch bei ihnen brauchst du eine Niyya. Du musst eine Absicht haben, warum du Tayammum machst. Für ein Gebet, wenn ein Gebet dann freiwillig ist oder Pflichtgebet, ist entscheidend. Und deswegen, wenn du Tayammum gemacht hast, um Koran zu lesen, darfst du nicht beten. Wenn du Tayammum gemacht hast, um ein freiwilliges Gebet zu verrichten, darfst du kein Pflichtgebet verrichten. Es sei denn, du hast Tayammum gemacht für ein Pflichtgebet, dann darfst du auch andere Sachen damit machen. Okay? Weil Tayammum heißt gerade auf Arabisch Al-Qasd, dass man etwas beabsichtigt. Ja, das ist deswegen sehr entscheidend, dass man mit Tayammum auch die Absicht hat, was man machen möchte. Und man darf auch nicht beim Tayammum sagen, ich mache Tayammum, um für alles rein zu sein. Das gibt es nicht. Das gibt es nicht, weil Tayammum ist gerade eine Sache, die man tut, damit man eine bestimmte Sache tun darf. Ich kann nicht sagen, ich möchte Thermen machen für alles. Das gibt es nicht. Ja. Gut. Jetzt weiter. Thermen wird ungültig durch eine bekannte Sache. Und zwar, indem es Wasser wieder gibt. Nämlich wieder Wasser haben. Und der Beweis dafür ist, das ist auch die Ansicht der Mehrheit der Gelehrten. Und der Beweis dafür ist, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam gesagt hat, فَإِذَا وَجَدَ الْمَاءَ فَلْيَتَّقِ اللَّهَ وَلْيَمَسَّهُ بَشَرَتَهُ. Er sagte, wenn er dann Wasser findet, also die Person, die Thermum gemacht hat, wenn er dann Wasser findet, dann soll er Allah fürchten und er soll seine Haut von diesem Wasser zu spüren geben. Also er soll Wasser benutzen. Fertig. Ja. Und auch hat Allah subhanahu wa ta'ala ja im Koran gesagt, und wenn ihr kein Wasser findet, ja, das bedeutet, sobald ihr Wasser findet, könnt ihr kein Thermum mehr benutzen und machen. Dann ist Thermum ungültig. Das ist ein Hinweis darauf. Und ein weiterer Beleg ist der Prophet sallallahu alaihi wasallam. Einmal das Fajr-Gebet, Sabah-Gebet, Salat al-Subh heißt es auf Arabisch auch, betete und ein Mann betete nicht mit. Und dann wurde er gefragt, das war eben noch nicht klar, das Gesetz. Ja. Und dann wurde er gefragt, warum hast du nicht mitgebetet? Und dann hat er gesagt, weil ich kein Wasser gehabt hatte. Und er war Junub. Er hatte kein Wasser und er war Junub. Und dann hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam ihm gesagt, Tayammum hätte genügt, wenn du Tayammum hast, hättest du mit uns beten können. Und nach einiger Zeit gab es dann Wasser und der Prophet sallallahu alaihi wasallam schickte es zu ihm. Was der Hinweis darauf ist, dass er, wie er selbst gesagt hat, sobald es Wasser gibt, musst du es benutzen. Sobald es Wasser gibt, musst du es benutzen. Und und da gibt es eine Meinungsverschiedenheit, wenn du zum Beispiel im Gebet bist, was wohl sehr selten jetzt vorkommen wird, aber wenn du im Gebet bist, und du hast Tayammum gemacht und es gibt Wasser während dem Gebet. Manche sagen, du unterbrichst dein Gebet und das ist auch offensichtlicher richtiger, weil wenn du schon sagst, dass du Tayammum nur benutzt, dass es kein Wasser gibt, musst du sobald es Wasser gibt abbrechen. Und manche haben gesagt, nein, du verrichtest dein Gebet noch zu Ende und Allah weiß am besten Bescheid. Gut. Jetzt gibt es eben genau diese folgende Angelegenheit, möchte ich noch ein paar Sachen ansprechen jetzt. Thermum ist fertig, also mehr steckt da nicht dahinter. Und zwar Thermum, erstmal noch einmal, damit das verstanden wird. Ist Thermum eine Sache, durch die deine Unreinheit, Hadath heißt auf Arabisch, Hadath, weggemacht wird? Hadath, wie wird man unrein, indem man eben auf Toilette gewesen ist zum Beispiel. Ja? Und diese Unreinheit, geht die weg, indem ich Thermum mache? Oder nicht? Das ist die Frage, das ist eine Meinungsverschiedenheit. Sage ich, sie geht weg, da bin ich rein. Da kann Wasser da sein, nicht, da, egal auch wenn da Wasser kommt, ich bin immer noch sauber. Ja? Aber wenn ich sage, Thermum erlaubt mir nur in meinem Zustand, obwohl ich unrein bin, zu beten, dann sobald Wasser kommt, muss ich das Wasser benutzen. Ja, das ist eine bekannte Menschheit. Und ich habe gesagt, was die Ansicht der Mehrheit ist. Und andere Gelehrte sagen, dass nein, Thermum reinigt. Thermum reinigt. Und sie benutzen als Beweis dafür, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam gesagt hat, جُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا. Er sagte, die gesamte Erde wurde mir zu einer Moschee gemacht und zu einem Ort der Reinheit. Ja, zu einem Ort der Reinheit, also ein Ort, an dem ich mich reinigen kann oder mit dem ich mich reinigen kann. Ja, und das ist ein Hinweis darauf. Allah weiß am besten Bescheid. Gut. Jetzt, wie ich gesagt habe, eine Voraussetzung dafür, dass man Thermum machen darf, ist, dass die Zeit auch eingetroffen ist. Dass die Zeit, ich kann nicht jetzt Thermum machen, damit ich in einer Stunde oder ungefähr Aksham machen kann. Das geht nicht. Ich muss erstmal warten, bis Aksham kommt, weil es kann sein, bis dahin, yani, es gibt Wasser. Ja, und dann habe ich Wasser, habe ich Thermum gemacht und das geht nicht. Ja. Gut, und der Beweis dafür ist auch, warum ein weiterer Beweis dafür, dass die Zeit eingetroffen werden sein muss, und zwar, weil die am Anfang des Islam, wenn eine Gebetszeit eingetroffen ist, dann musste man Wudu machen, Abdest machen, für jede Zeit, für jedes Gebet. Sobald Dhuhr-Zeit, Mittagsgebet eingetroffen ist, muss ich Wudu machen. Sobald der Asr-Zeit eingetroffen ist, muss ich wieder Wudu machen und so weiter und so fort. Also praktisch fünfmal am Tag muss ich Wudu machen, damals. Und heute, Alhamdulillah, braucht man nicht, aber es ist immer noch besser und erwünschenswert, dass man das macht. Und seit der Schlacht von Al-Khandaq, der Grabenschlacht, ist dieses Gesetz abrogiert worden in Bezug auf Wudu, auf Abdest, auf die Gebetswaschung. Und das andere bleibt ursprünglich, wie es ist. Also ursprünglich war es so, Thermum und Wudu darfst du erst machen, wenn die Zeit eingetroffen ist, und musst du machen, wenn die Zeit eingetroffen ist. Nachher, das Gesetz in Bezug auf Wudu, Abdest, wurde abrogiert, annulliert, gilt nicht mehr. Sondern brauchst du nur machen, wenn du unrein bist. Das heißt, das alte Gesetz in Bezug auf Thermum bleibt bestehen. Das ist auch ein Beweis dafür. Gut. Und der Beweis dafür ist, weil der Prophet sallallahu alaihi wasallam nach dieser Schlacht, nach der Grabenschlacht, in dem er sallallahu alaihi wasallam sein Asr-Gebet nicht in seiner Zeit gebeten konnte. Ja, er hatte es, manche sagen, er hatte es verpasst, weil er beschäftigt war mit dem Krieg, weil er im Krieg war. Und manche haben gesagt, weil die Parteienschlacht. Ja, und manche haben gesagt, wie heißt es, also es gab keine Möglichkeit zu beten. Du bist beschäftigt, das ist das gleiche Argument. Auf jeden Fall, dann hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam, nachdem die Sonne untergegangen ist, das Asr-Gebet, Ikindi-Gebet verrichtet und gleich danach das Aksham-Maghrib-Gebet verrichtet und später hat er das Isha-Gebet verrichtet, alles mit einem Wudu, alles mit einem Gebetswaschung. Er hat nicht sein Gebet neu gemacht. Und das ist ein Beweis dafür, dass man mit einer Gebetswaschung mehrere Pflichtgebete verrichten darf. Gut, dann noch eine Angelegenheit. Tayammum darf man machen, egal ob man auf Reise ist oder sesshaft ist. Weil es geht nicht darum, sondern es geht darum, ob man Wasser findet oder kein Wasser findet, hauptsächlich. Ja? Gut. Was man nicht darf, weil es nicht gesetzlich ist und nicht überliefert ist, ist, dass man Russel und Thermum beides macht. Dass man beides macht. Das gibt es nicht. Entweder das eine oder das andere. Naam. Dann noch einmal folgende Angelegenheit. Wenn es überhaupt kein Wasser gibt und keine Möglichkeit gibt, Thermum zu machen. Das heißt auf Arabisch Faqidu Tahurain. Derjenige, der beide Methoden der Reinheit nicht zur Verfügung hat, ist das sozusagen. Entweder, also manche Gelehrten sagen, diese Person betet überhaupt nicht. Manche Gelehrte sagen, diese Person, wenn eine Gewissheit eintritt und sie hat kein Wasser und nicht mögliche Thermen zu machen, sie betet überhaupt nicht. Weil eine Voraussetzung für die Gültigkeit des Gebetes ist die Reinheit. Und er kann sich nicht reinigen, also braucht er auch nicht beten. Für ihn entfällt das Gebet, aber er muss es nachholen. Er muss es nachholen, sobald das Wasser oder die Möglichkeit wieder besteht. Die zweite Ansicht ist, dass er betet und sein Gebet nicht nachholen braucht. Dass er sein Gebet verrichtet, ganz normal, weil er das Wasser tun kann. Er kann zwar nicht sich reinigen, aber er kann beten, also muss auch beten. Und der Prophet, Allah subhanahu wa ta'ala, sagte ja auch, لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. Also Allah legt niemandem etwa eine Pflicht auf, die er nicht umsetzen kann. Er macht niemand etwas zu schwer. Und auch die allgemeinen Belege im Koran des Sunna weisen darauf hin, dass jeder sein Gebet verrichten muss zu 5 Zeiten. Und dass er nicht die Möglichkeit hat, irgendwie das absichtlich hinauszuschieben, außer natürlich auf Reise und ähnliches. Ja. Gut, dann die dritte, das ist die stärkste Ansicht, die zweite, die ich gerade erwähnt habe, dass man sein Gebet verrichtet und sein Gebet nicht nachholen braucht. Die dritte Ansicht ist, dass man weder betet, noch sein Gebet nachholen muss. Denn in der Zeit, wo man es hätte beten müssen, konnte man es nicht beten. Und man braucht es auch dann nicht nachzuholen. Und Allah SWT sagte, fürchtet Allah, soweit ihr könnt, diese Person konnte überhaupt nicht beten. Vierte Ansicht ist, dass er eben sein Gebet verrichtet, aber es nachholt, noch einmal betet. Und wie ich gesagt habe, diese drei Ansichten, außer der richtigeren Ansicht, gibt es. Wir haben sie erwähnt, damit man sie kennt und man weiß, wenn jemand anderes anders handelt, nach einem anderen Rechtsurteil, nach einer anderen Fatwa handelt, dann weiß man, dass es sowas auch gibt. Aber man kann den Leuten trotzdem sagen, was richtig ist und was falsch ist. Oder was weniger richtig ist und was weniger falsch ist. Gut. Und der Beweis dafür, dass man sein Gebet auch nicht nachholen braucht, ist das ist eher ein schwacher Beweis, warum wir nicht erwähnen. Aber angenommen, man steht an einem Brunnen und man hat keinen Eimer zum Schöpfen. Und man braucht Wasser, um seine Gebetswaschung durchzuführen. Wann darf man dann tatsächlich Tayammum machen? Weil es gibt ja eigentlich Wasser. Man darf Tayammum machen, sobald man überzeugt davon ist, dass man vor Austritt der Zeit, also zum Beispiel vor Sonnenuntergang, wenn man Asr beten möchte, wenn man überzeugt davon ist, dass vor Sonnenuntergang kein Eimer mehr zu einem kommen wird. Also sobald ich überzeugt davon bin, dass ich nicht Wasser haben werde, dann verrichte ich mein Gebet eben mit Tayammum und fertig. Das heißt, man muss davon überzeugt sein. Aber wenn man davon ausgeht, dass inshallah noch was kommt, dann wartet man noch. Allerdings darf man natürlich die Zeit nicht verstreichen lassen. Man darf die Zeit nicht verstreichen lassen. Gut. Dann kommen wir zu einem neuen Kapitel. Das neue Kapitel lautet Babun fi ahkami izalati najasa, Kapitel darüber, über das Entfernen von Unreinheiten. Das Entfernen von Unreinheiten und gemeint mit Unreinheiten ist hier Najasa gemeint. Und das ist eine Angelegenheit, liebe Brüder, manche Leute, sie verstehen unter Unreinheiten etwas, was wir unter dreckig verstehen. Sie denken, Staub oder ähnliches wäre unrein. Und deswegen, manche von ihnen verrichten ihre Gebete nicht auf der Straße oder ähnliches. Oder sie sagen, ich kann nicht auf dem Gehweg hier, da läuft doch jeder drauf rum und so weiter. Und meine Schuhe sind dreckig. Und manche denken, wenn sie mit Schuhen auf den Teppich gelaufen sind, dann ist der Teppich unrein und man darf dann nicht mehr. Oder ähnlich und so weiter und so fort. Ja, das ist nicht das, was die Fuqaha meinen mit Unreinheiten. Sondern mit Unreinheiten, die haben wir am Anfang des Kapitels der Reinheit besprochen. Wir haben darüber geredet, was unrein ist. Und wir haben gesagt, es gibt große Unreinheit, Unreinheiten, Najasa, große, starke Form von Najasa, dann normale Form und schwache Form. Na, und was ist der Unterschied zwischen diesen? Ja, die große, starke Form ist eben, wenn ein Hund irgendwo geleckt hat oder sowas. Ja? Weil dann muss man ja die Sache, wo er geleckt hat, 7-mal waschen und 1-mal davon mit Sand oder Erde, besser gesagt. Mit Erde. Und gilt nur für den Hund. Wir haben gesagt, es gilt nicht für das Schwein. Oder gilt nur für den Hund. Auf jeden Fall, das ist die starke Unreinheit. Dann haben wir gesagt, die anderen Unreinheiten, oder machen wir erstmal die schwache Unreinheit, ist zum Beispiel Madhi. Madhi, was vor dem Samenerguss austritt. Weil diese Sache, haben wir gesagt, ist nicht so stark unrein, weil es reicht aus, wenn man Wasser nimmt und drauf sprüht. Fertig. Ich brauche nicht die Kleidung ganz waschen. Ich kann Wasser nehmen, einmal drauf spritzen und das war's. Dann ist meine Kleidung schon rein. Ich muss sie nicht ganz entfernt haben. Oder auch das Urin von einem kleinen Jungen. Das Urin von einem kleinen Jungen. Das haben wir erwähnt. Und alle anderen Unreinheiten sind dazwischen. Die muss man einfach entfernen. Fertig. Wie Urin von erwachsenen Personen, Urin von kleinen Mädchen oder Tiere, die najis sind, unrein sind, Schwein oder andere Sachen. Ja? Die muss man ganz entfernen, einfach bis sie weg sind. Fertig. Gut, das haben wir erwähnt. Und das ist, was die Fuqaha meinen, die Gelehrten, Rechtsgelehrten meinen, wenn sie reden von Unreinheiten. Und nicht eben, dass einem dreckig vorkommt und dass man da nicht beten möchte. Weil es gab schon mehr als eine Situation, wo ich beten wollte mit einigen Brüdern. Und dann haben sie gesagt, ja, meine Kleidung ist nicht sauber oder so, weil sie verschwitzt ist, meinen sie. Ja, ich habe gerade gearbeitet, ich gehe erst nach Hause und dusche mich und dann bete ich. Schön, wenn du deine Gebetszeit nicht austrittst und wenn du inshallah dort eine Jama'a findest. Aber das ist alles nicht sehr realistisch, weil zu beten zu Anfang der Zeit ist besser als später. Und wenn die Gemeinschaft betet, dann hast du mit zu beten. Denn wenn der Muadzin ruft, Hayya ala salah, musst du kommen. Hast du nicht die Wahl, nicht zu kommen. Dass man die Unreinheiten entfernt, ist eine Sache, die fest verankert ist im Buch Allahs und in der Sunna des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Denn Allah subhanahu wa ta'ala sagte, wa thiyabaka fatahhir. Er sagte, und deine Kleidungen oder deine Kleidung, die reinige, oder? Und reinige deine Kleidung. Insgesamt gesehen, es gibt drei Dinge, die sauber sein müssen, wenn man betet. Das wissen wir alle, aber wenn wir das erwähnen im Fiqh, dann muss man auch Beweise dafür bringen. Ja. Das eine ist, die Kleidung muss rein sein. Dann der Körper muss rein sein, also rein von Unreinheiten meine ich jetzt. Und der Gebetsplatz muss auch rein sein. Das heißt, beim Gebetsplatz muss rein sein, gemeint ist damit, und bei dem Körper und so, die Unreinheit darf mich nicht direkt irgendwie berühren. Die Unreinheit darf mich nicht irgendwie direkt berühren. Na. Und طيب. Ursprünglich gesehen, wie reinigt man? Mit Wasser. Und zwar mit dem ursprünglichen vorhandenen Wasser, was Allah so erschaffen hat, wie es ist. Wie zum Beispiel Regen oder Wasserquellen oder Brunnen oder Meer oder Seen oder Flüsse oder was es noch gibt. Nein, eine Frage. Ja. Man geht im Bad und duscht sich das. Und will beten. Muss man wieder das nehmen? Wenn du Russel gemacht hast, das heißt Nähe hast, du möchtest sauber sein und das Wasser geht überall deinen Körper hin, ja, dann brauchst du nicht nochmal Wudu machen. Ich bin schon einmal in der russischen Moschee, so war die auch reguliert, das ist schon der eine Bruder, der ist mir halt. Der hat gesagt, seine Meinung muss man alles nehmen. Ja, aber das braucht man nicht. Braucht man nicht. Gut. Und der Beweis dafür, dass Wasser ursprünglich das ist, womit man alles entfernt, das ist, warum erwähnt man das jetzt hier? Weil das ist wichtig. Ne? Manche Gelehrte sagen, es geht darum, dass die Unreinheit weg ist. Manche sagen, nein, du musst Wasser verwenden, weil Allah Wasser herabgesandt hat, damit man das damit reinigt. Beispiel, ich habe auf einem Kleidungsstück meinetwegen Urin. Yalla. Und muss ich Wasser benutzen, um es wegzumachen? Oder reicht es, wenn ich in die Sonne lege, um nach Allah weiß wie viel Zeit, weiß ich, das ist weg, die Unreinheit. Wenn ich bewiesen habe und ich weiß, dass die Unreinheit weg ist, verdampft ist, verdunstet ist, muss ich trotzdem noch was verwenden oder nicht? Das ist eine Meinungsverschiedenheit. Ja. Und diejenigen, die gesagt haben, dass man Wasser verwenden muss, in jedem Fall, sind die Mehrheit der Gelehrten. Und sie haben das unter anderem begründet mit der Aussage Allah subhanahu wa ta'ala, وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُمْ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً لِيُطَهِرَكُمْ بِهِ. Und er sendet von euch vom Himmel Wasser herab, damit er euch damit reinigt. Damit er euch damit reinigt. Ja? Und das ist zweifellos ist Wasser ein Reinigungsmittel. Und die Frage ist, ist Wasser das einzige Reinigungsmittel? Hat Allah in diesem Vers gesagt, es gibt keine andere? Das ist die Frage. Ja? Und was wir aber kennen in unserer Gesetzgebung, ist das Wasser. Das ist derjenige, womit man normalerweise sich reinigt. Na, Allah weiß am besten Bescheid. Und auch die Aussage des Propheten, sallallahu alaihi wasallam, als ein Wüstenaraber einmal in die Moschee gegangen ist, in Medina, und hat sich irgendwo hingestellt und hat sein Geschäft verrichtet. Ja. Und dann hat er nachher nur gesagt, nimmt ein Eimer Wasser und kippt es darüber. Und das weist auch darauf hin, dass man Wasser verwendet, normalerweise ursprünglich gesehen. Gut. Was auch darauf aufbaut, wallahu ta'ala a'lam, ist das Wasser. Wir haben heutzutage Wasser. Was ist, wenn ich Cola verwende? Ja, also ich kann doch mein Kleidungsstück auch auswaschen. Mit Apfelsaft, wo ist das Problem? Ja, die Unreinheit geht mit Sicherheit weg. Weil das Apfelsaft besteht zum größten Teil aus Wasser. Und diese ganzen Sachen, ja. Also deswegen ist eine Meinungsverschiedenheit, die hat eine Auswirkung, ja. Die hat eine Auswirkung, ja. Gut. Also du meinst, dass man mit dem Cola oder das ist eine Angelegenheit, die sich ergibt aus dieser Tatsache. Darf man nur Wasser verwenden oder nicht Wasser verwenden? Ja? Weil wenn Allah sagt, er sendet euch vom Himmel Wasser herab, damit ihr euch damit reinigt, das heißt dieses ursprüngliche reine Wasser, H2O. Ja? Und nicht, dass etwas noch dabei ist normalerweise. Oder auch das Meer. Weil der Prophet gesagt hat, über das Meer, dass es reinigend ist. Tahur. Also man darf es benutzen, um sich zu reinigen. Das ist ein Beweis. Ja? Gut. Wir haben jetzt einen Beweis geliefert dafür, dass die Kleidung rein sein muss. Weil Allah sagte, wa thiyabaka fatahir, und deine Kleidung, die reinige. Jetzt brauchen wir einen Beweis dafür, dass der Ort rein sein muss. Das haben wir schon erwähnt. Haben wir schon erwähnt gerade eben. So, welche ist das? Dies. Ja, mit? Ganze Erde zum Masjid. Ist das ein Beweis, dass der Ort rein sein muss? Wallah, vielleicht ist ein Hinweis. Aber einen Hadith haben wir gerade eben erwähnt, und zwar den Hadith mit dem Wüstenaraber. Und zwar, weil er in der Moschee hat etwas gemacht, was den Boden unrein macht, und der Prophet hat Wasser darüber kippen lassen, damit es wieder sauber ist. Das weist darauf hin, dass der Platz muss sauber sein. Der Platz muss sauber sein, sonst könnten die Leute nicht mehr beten. Gut. Dann die Kleidung, die man anhat, ein Beweis dafür für die Kleidung, ist der Hadith, wo der Prophet sallallahu alaihi wasallam gebetet hat als Imam, und dann kam mitten im Gebet kam Jibril alaihi salam zu ihm und hat zu ihm gesagt, dass er seine Schuhe ausziehen soll, denn an seinen Schuhen ist Unreinheit, Najasa. Dann hat er seine Schuhe ausgezogen mitten im Gebet. Und das ist ein Beweis dafür, dass die Unreinheit auch von der Kleidung, die man anhat, weg sein muss. Also darf nicht an der Kleidung behaftet sein, irgendwie. Ja, gut. Jetzt, die Unreinheit, die kann sich auf bestimmten Sachen befinden. Also es kann sich befinden auf einem Stein, ja, oder auf, sagen wir mal jetzt, Fliesen, wo man betet oder so, ja. Und da reicht es aus, indem man einfach einen Wassereimer darüber kippen würde, ja, weil dann fließt es weg und die Sache ist erledigt, ja, und fertig. Dann ist, wie der Prophet auch gemacht hat in der Moschee, halt einfach einen Eimer Wasser darüber kippen lassen. Dann haben wir aber gesagt, wenn es sich um Unreinheit handelt von einem Hund, ja, von einem Hund, dann reicht es nicht aus, weil der Prophet sallallahu alaihi wasallam gesagt hat, إِذَا وَلَغَ الْكَلْبُ فِي إِنَاءِ أَحَدِكُمْ, wenn also der Hund in einem Gefäß oder einem Teller oder ähnliches, ja, leckt oder seine Schnauze reinsteckt, ja, dann فَلْيَغْسِلُهُ سَبْعًا, dann soll er siebenmal waschen. Und in einer Version heißt es أُولَهُنَّ بِالتُرَابِ, das heißt die erste Waschung von diesen sieben mit Erde. Und in einer anderen Version heißt es إِحْدَهُنَّ بِالتُرَابِ, eine von den sieben mit Erde. Aber offensichtlicher und richtiger ist, dass die erste mit Erde sein soll, weil danach benutzt man das Wasser siebenmal. Bringt ja nicht viel, dass man sechsmal mit Wasser macht und danach am Ende mit Erde. Nee. Ja, wallahu a'lam. Der Hadith ist bei Muslimen, bei anderen. Und das Schwein war zur Zeit des Propheten sallallahu alaihi wasallam bekannt, ein bekanntes Tier. Und der Prophet sallallahu alaihi wa sallam hat nicht gesagt, dass das Schwein genauso behandelt wird in dieser Hinsicht wie das wie der Hund. Deswegen das Schwein nicht. Das Schwein ganz normal, braucht man nur einmal waschen, mindestens. Sobald eben die Unreinheit weg ist, die Sache ist erledigt. Gut. Dann gibt es Dinge, die erst sauber werden, wenn man nicht nur einfach wie die Kleidung, bestimmte Kleidungsstücke, indem man nicht einfach nur das Wasser drauf kippt, wie bei Steinen und so, sondern indem man eben auch, sagt man, das richtig wäscht, ne, schrubbt, vielleicht die Kleidung schrubbt und nicht. Das kann auch sein, dass man das machen muss. Hauptsache, der Sinn der Sache ist einfach, dass die Unreinheit weg ist. Und in Hadith des wüsten Arabers, wo der Prophet angeordnet hat, dass man einen Eimer kippen soll auf die Stelle, da ist auch ein Beweis, dass es einmal genügt. Genügt einmal. Und warum ist das interessant? Weil zum Beispiel in Bezug auf, wenn man sein Geschäft verrichtet hat und man macht Istijmar, das heißt, man benutzt Steine oder Papier, um sich zu reinigen, dann hat der Prophet gesagt, dass man es dreimal machen soll, mindestens. Dass man es dreimal machen soll, mindestens. Und manche Fuqaha sagen deswegen, dreimal muss du das dich reinigen. Wenn du nur zweimal machst, reicht nicht. Einmal machst, reicht nicht. Auch wenn die Unreinheit schon weg wäre. Und du musst dreimal machen. Ja? Und andere haben gesagt, nein, es geht um, dass die Unreinheit weg ist. Einfach nur, dass die Unreinheit weg ist. Und deswegen ist diese Angelegenheit nicht uninteressant. Nicht, also hat Konsequenzen. Gut. Und der Gelehrte Shinriti, Hafizullah, er ist der Ansicht, dass es einfach hauptsächlich darum geht, dass man die Unreinheit entfernt. Darum geht es hauptsächlich. Und Allah weiß am besten Bescheid. Und wenn man zum Beispiel am Kleidungsstück weiß, da ist auf jeden Fall irgendwo eine Unreinheit hingelangt. Das kann passieren, wenn man sein Geschäft verrichtet. Ja? Da ist auf jeden Fall irgendwas hingelangt. Aber du weißt nicht, wo ganz genau. Dann musst du so einen großen Teil waschen, bis du weißt, dass die Unreinheit weg ist. Wenn du weißt, es ist am Ärmel, musst du den gesamten Ärmel waschen, wenn du, damit du überhaupt sicher bist, dass die Unreinheit weg ist. So. Wenn du weißt, es ist irgendwo in der Kleidung, du weißt nicht wo, dann musst du deine gesamte Kleidung waschen, bis es weg ist. Bis du sicher bist, dass es weg ist. Und es geht entweder um sicher oder überzeugt sein. Ich habe gesagt, der Unterschied ist, man kann 50-50, man weiß nicht genau, kann sein nicht, das ist 50-50. Sobald ein bisschen mehr als 50, das heißt, man ist eher überzeugt von einer Sache. Ja, das gilt schon. Das gilt schon. Und wenn man sich ganz sicher ist, 100% weiß, dann gilt es sowieso. Gut. Das haben wir dann erwähnt. Und wir haben auch gesagt, habe ich schon darauf hingewiesen, dass es einen Unterschied gibt in der Scharia zwischen dem Urin eines kleinen Kindes, das ein Junge ist, und ein kleines Kind, das ein Mädchen ist. Es geht jetzt um bei Kleinkinder, um Kinder, die noch nicht selbst Nahrung zu sich nehmen können. Ja, die selbst noch nicht Nahrung zu sich nehmen können. Und der Beweis dafür, dass die Unreinheit von einem kleinen Jungen nicht sehr stark ist, sondern schwach ist, ist der Hadith von Qais. Und zwar, sie kam zum Propheten sallallahu alaihi wasallam mit einem Jungen, mit einem kleinen Jungen, ihr eigener Junge, und der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat ihn dann auf seinen Schoß genommen. Und dann hat dieses Kind eben Urin abgelassen, und dann hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam einfach nach Wasser gerufen und hat einfach das Wasser drauf gekippt und hat es nicht ausgewaschen. Das ist entscheidend. Er hat es nicht ausgewaschen, bis das Ganze weg ist, einfach nur Wasser drauf gekippt. Und das weist darauf hin, dass diese Unreinheit nicht sehr stark ist. Der Hadith ist bei Bukhari und bei Muslim und bei Nasai und bei Abu Dawud. Wenn er allerdings schon Essen selbst zu sich nimmt und selbst entscheidet, wann er essen will und nicht essen will, dann gilt er wie ein Erwachsener in dieser Hinsicht. Und das der Urin von einem kleinen Mädchen ist wie das Urin von einem irgendjemand anderes Erwachsenen. Und der Beweis dafür ist, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam gesagt hat, innama yughsalu min bawli al-untha wa yundahu min bawli al-dhakar. Er sagte, dass eben das Urin nur von einem kleinen Mädchen weggewaschen werden muss. Und von einem kleinen Jungen braucht man nur drauf spritzen mit Wasser. Eine Überlieferung heißt draufkippen, andere Überlieferung heißt es Jurash. Das heißt einfach nur, dass man drauf spritzt mit Wasser. Das würde schon ausreichen. Bei einem kleinen Jungen. Und der Hadith ist bei Abu Dawud und Ibn Majah und er ist sahih. Und deswegen, wie ich gesagt habe, gibt es drei Formen von Unreinheiten. Die starke Unreinheit vom Hund, dann die schwächere und die schwache Unreinheit, wo es reicht, wenn man einfach Wasser drauf spritzt oder etwas drauf kippt. Und die mittlere Unreinheiten, die meisten Unreinheiten, wo man einfach entfernen muss. Man grundsätzlich einfach entfernen muss. Und man muss wissen, was rein ist und was unrein ist, weil davon hängt die Gültigkeit des Gebetes ab. Und wir sind verpflichtet zu beten. Und weil wir verpflichtet sind zu beten, sind wir auch verpflichtet zu wissen, wodurch unser Gebet gültig wird und wodurch unser Gebet ungültig wird. Das eine ergibt sich aus dem anderen. Man kann nicht sagen, es gibt eben Themen, wo man nicht alles wissen kann. Es gibt Themen, wenn man da einen Fehler macht, ja, dann wie sagt man, inshallah möge Allah dir vergeben, du hast nicht gewusst. Aber es gibt Themen, wo du wissen musst. Und besonders im Glaubensinhalten, bestimmte Sachen im Glauben, es geht nicht, dass du es nicht weißt. Du bist Muslim, das heißt, du musst dich informieren über bestimmte Sachen im Glauben oder bestimmte Sachen, wie man betet, wie man fasst und so weiter und so fort. Jeder von uns ist verpflichtet, Zakat zu geben oder auch nicht Zakat zu geben. Trotzdem, beide müssen die Regelungen kennen, die für ihn gültig sind, die für ihn gelten. Du musst wissen, ab wann du Zakat ungefähr zahlen musst, damit du auch weißt, ob du Zakat zahlen musst oder nicht. Und viele Leute denken, weil sie Schulden haben, brauchen sie keinen Zakat zahlen. Ja, auf jeden Fall gibt es einige Sachen, die manche Leute nicht wissen und dadurch stürzen sie sich selbst in Probleme. Ja. Und Allah weiß am besten Bescheid. Und beim nächsten Mal, inshallah, vielleicht erwähnen wir noch einmal, was die Sachen sind, die unrein sind an sich, weil das hier noch reinpasst. Und vielleicht auch nicht, weil wir hatten das eigentlich schon erwähnt am Anfang des Kapitels. Wir sind fertig. Allahu a'lam. Wa sallallahu wa baraka ala nabiyyina Muhammad. وعلى آله وصحبه أجمعين.